live aus der Columbia-Halle und nicht nur live aus der Columbia-Halle. Daniel Klaus und ich, Cyber Humsi, wir stehen gerade mitten in der Menge, die sich gerade eben noch mal wie Phoenix angeschaut hat und heute noch gefühlte 1000 andere Acts, die wir vorhaben. Ein Mini-Festival heute zu unserem 25. Geburtstag. Leoniden mit am Start, Milliarden mit am Start, Sido mit am Start, Suki mit am Start. Oh mein Gott, bis 0 Uhr begleiten wir euch heute hier den Abend aus der Columbia-Halle. Wirklich, den Abend, den solltet ihr nicht vergessen. Und ich bin hier jetzt schon ganz begeistert, Cyber, weil jetzt schon, wirklich, um 6:30 sind schon so viele Leute gekommen. Also so viel mehr passen ja gar nicht mehr hier rein hier. Wir dachten, es wird erstmal leer bleiben am Anfang. Und dass es dann erst nach und nach ganz langsam füllt. Aber nein, ihr seid so pünktlich, alle heute schon früher von der Arbeit wahrscheinlich extra nach Hause. Und wer feiert heute Geburtstag? Ja, bleibt mal kurz stehen. Wir sind hier mit Fritz zusammen. Wir feiern ja Geburtstag. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Wem müssen wir gratulieren? Ja, unser Kind. Mit Fritz? Ja, und ach so, einfach unseren Geburtstag. Ich dachte, ihr habt auch Geburtstag. Ja, genau. Ach schön, guck mal, die beiden machen hier Polonaise durch die Menge, herrlich. Mädels, darf ich euch noch mal ganz, ganz kurz fragen. Mavi Phoenix habt ihr jetzt gerade miterlebt. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Ich bin Denise, ich komme aus Falkensee. Und wer bist du? Ich bin Nathalie und komme auch aus Falkensee. So, wie war der Auftakt? Kann man so den Abend begehen? Alles in Ordnung? Sehr cool. Mavi Phoenix ist mega geiles Energiebündel. Und es macht natürlich Spaß, ihr zuzuhören und zu tanzen. War super. Sehr gut. Ihr wippt schon fleißig weiter hier, während die Übergangsbrücke läuft. Dann viel Spaß euch beiden. Einen schönen Abend. Und wir hören jetzt Galantis zusammen und sind den ganzen Abend für euch da live aus der Columbia-Halle.